sich Vergnügen entsteht in ihr Brust. Bei grünen Zweigen noch fernerhin vergnügt bezeigen. So seh ich meiner Götze an meinen reifen Schätzen, so recht ich in vergnügter Ruh meines Auges Lust mal zu. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit. Mit gleicher Lust bereit. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit.